geht und sucht der alte Schlendrian, wie er vor seine Tochter Liesken bald einen Mann verschaffen kann. Doch Liesken streuet heimlich aus, kein Freier komm mir in das Haus, ihr habt es mir denn selbst versprochen, und rück es auch der Ehestiftung ein, dass mir erlaubet möge sein, den Kaffee, wenn ich will, zu kochen.